Kundgabe 4541. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.01.1949. Existenz Gottes. Weltweise. Herz und Verstand. Dem Weltweisen fällt es oft schwer, an eine Gottheit zu glauben, weil sein Verstand andere Schlüsse zu ziehen genötigt ist, durch ein Wissen, das aber nicht ganz der Wahrheit entspricht. Schon eine irrige Ansicht über die Entwicklung der Erde führt zu falschen Vorstellungen, und dann ist es schwer, einen ewigen Schöpfer gelten zu lassen, ein Wesen, das durch seine Kraftäußerung wohl erkennbar sein müsste, jedoch zumeist nicht erkannt werden will. Die Wissenschaft sucht alles zu beweisen. Wo ihr dies nicht möglich ist, gibt sie aber nicht ihre Unfähigkeit zu, sondern sie erkennt einfach nicht an, was ihrer Forschung unzugänglich ist. Und also baut sie auf einer falschen Anschauung auf. Und zuletzt ist der Weg zur ewigen Gottheit so schwer zu finden, selbst wenn der Wille dazu vorhanden ist. Jegliche Forschung sollte damit beginnen, die Existenz Gottes klarzustellen, die zwar nicht bewiesen werden kann, doch geglaubt wird, voller innerer Überzeugung. Dann wird jede Forschung einen schnellen und erfolgreichen Verlauf nehmen. Um aber zuerst zu diesem überzeugten Glauben zu gelangen, muss der Mensch, trotz Verstandesschärfe, letztere vorerst ausschalten und sich dem Empfinden des Herzens hingeben. Er muss jegliche Wissenschaft beiseite lassen und einem Kind gleich sich von innen belehren lassen. Das heißt, als Wahrheit annehmen, was er sich empfindungsgemäß vorstellt oder wünscht. Er muss gewissermaßen wachen Auges träumen. Dann wird immer eine Gottheit ihm vorschweben, die alles leitet und lenkt und von der er sich getragen weiß. Der innerste Wunsch eines Menschen ist und bleibt eine starke Macht über ihm. Nur der Weltverstand sucht diesen Wunsch zu ersticken, weil zum Verstand auch der spricht, der eine Gottheit verdrängen will, der aber zum Herzen des Menschen nicht gelangen kann und darum desto ärger den Verstand des Menschen zu beeinflussen sucht. Durch das Herz äußert sich Gott, durch den Verstand sein Gegner. Wenn nicht das Herz stärker ist und den Verstand mit auf seine Seite zieht, dann ist es auch möglich, verstandesmäßig Gott zu erkennen. Und dann streben Herz und Verstand der ewigen Gottheit zu. Dann wird auch die Wissenschaft auf anderem Fundament aufbauen. Sie wird andere Schlüsse ziehen, die wahrlich keine Fehlschlüsse sind. Denn so wie eine Forschung mit dem Glauben an eine Gottheit ihren Anfang nimmt, wird sie nicht ohne Erfolg bleiben und auch der Wahrheit nahe kommen. Ganz gleich, auf welchem Gebiet sie einsetzt. Dann wird Wissenschaft und Glaube nicht mehr im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich nur ergänzen. Und dann erst ist das Wissen frei von Irrtum, wenn es harmoniert mit dem Glauben an Gott als allmächtiges, weises und liebevolles Wesen, das allem vorsteht, was war, ist und bleiben wird, bis in alle Ewigkeit. Amen.